2. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Christbescherung von Luise Otto Peters. Der Christnacht heilig offenbaren, das einst an alles Volk erging, die Kunde, die durch Engelscharen zuerst das arme Volk empfing. Die Liebe ist zur Welt gekommen, um einen neuen Bund zu weihen. Ein reines Licht ist hell entglommen, ein Stern mit wunderreichem Schein. Die Kunde klingt aufs Neue wieder zu uns in jeder Weihnachtszeit. Sie tönt durch alle Festeslieder in jedem Gruß von nah und weit. Die Liebe soll die Welt regieren. Das ist die Losung allerwärts. Die Lichter, die den Christbaum zieren, wie strahlen sie in jedes Herz. Und all die Gaben, lichtumschwommen für jung und alt, für groß und klein, vom Himmel scheinen sie gekommen, in einer Wundernacht zu sein. Doch all das Wunder zu vollenden, viel Sorgen gab es Tag und Nacht, viel Mühen von geschäft'gen Händen, viel Opfer freudig dargebracht. Die Liebe soll die Welt regieren, und Weihnacht zeigt, dass sie's vermag. Doch höheres Ziel muss sie sich küren, als schaffen nur für einen Tag. Der eine Tag soll allen lehren, solch Mühen und Opfer wohl uns ziert, die wir das Wort der Weihnacht ehren, dass Liebe nur die Welt regiert. Auch Völkerwünsche sich erfüllen nicht durch das Wunder einer Nacht. Drum mühe jeder sich im Stillen, bis einst das Liebeswerk vollbracht. Bis das im ganzen Vaterlande der Freiheit Christbaum leuchtend glüht. Solch Wunder kommt gewiss zustande, wenn alles Volk darum sich müht. Ende von Christbescherung. Gelesen von Alice Stein.